Söhnen des Tags, Heil Nacht und euch Töchter der Nächte, o sehet mit gnädigen Auge herab und gebet uns sitzenden Sieg. Heil euch Asen und Asenen, heil, heil dir, du vielseitige Erde, gebt Rede, Vernunft uns und allen Ruhm und auf lebenslang heilende Hände. Ja, ha, ha, ha, ha.